Erster aus der Familie Ises wird ein neuer Anführer kommen, wie ein junger Trieb aus einem alten Baumstumpf wächst. Zweiter der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Dieser Geist wird ihm Weisheit, Verstand, guten Rat und Stärke geben, damit er den Herrn erkennt und ehrt. Dritter, er wird Freude daran haben, den Herrn zu ehren. Deshalb wird er nicht nur nach dem urteilen, was er sieht oder hört. Vierter, stattdessen wird er die Armen und Bedürftigen im Land gerecht beurteilen. Er wird die Bösen mit seinen Worten bestrafen und die Gottlosen vernichten. Fünfte, Gerechtigkeit und Treue werden ihn wie ein Gürtel umgeben und ihn stark machen. Sechster, dann werden Wolf und Lamm friedlich zusammenleben. Auch Kalb und junger Löwe werden gemeinsam weiden, und ein kleines Kind wird sie führen. Siebte, Kuh und Bärin werden zusammen grasen, und ihre Jungen werden nebeneinander liegen. Der Löwe wird Stroh fressen, genau wie die Rinder. Achter, ein Baby wird sicher am Loch einer Schlange spielen, und ein Kleinkind kann seine Hand auf das Versteck einer Giftschlange legen, ohne Gefahr. Neunter, niemand wird auf meinem heiligen Berg Schaden anrichten oder Böses tun, denn das ganze Land wird voller Wissen über den Herrn sein, so wie das Meer mit Wasser bedeckt ist. Zehnter, an diesem Tag wird der Nachkomme Ises, der wie ein Zeichen für alle Völker steht, von den Nationen gesucht werden. Sein Wohnort wird dann sehr angesehen sein. Elfter, an diesem Tag wird der Herr zum zweiten Mal seine Macht zeigen, um die Überlebenden seines Volkes zurückzuholen. Diese Menschen kommen aus vielen Ländern wie Assyrien, Ägypten, Kusch und anderen Regionen der Welt. Zwölfter, er wird ein Zeichen für die Völker aufstellen und die verstreuten Israeliten und Judäerinnen aus allen Teilen der Welt wieder zusammenführen. Dreizehnter, der Neid zwischen Ephraim und Juda wird aufhören und ihre Feinde werden verschwinden. Ephraim wird Juda nicht mehr beneiden und Juda wird Ephraim nicht mehr angreifen. 14. Stattdessen werden sie gemeinsam die Philister im Westen angreifen und die Völker im Osten ausrauben. Sie werden auch Edom und Moab besiegen, und die Ammoniter werden ihnen gehorchen. 15. Der Herr wird einen Teil des ägyptischen Meeres austrocknen. Er wird auch seine Hand über den Fluss Euphrat schwingen und ihn mit einem starken Wind in 7 kleine Bäche teilen, so dass man ihn leicht zu Fuß überqueren kann. 16. So wird es einen einfachen Weg für die Überlebenden seines Volkes geben, die aus Assyrien zurückkehren. Dieser Weg wird so sein, wie es einen Weg für Israel gab, als sie aus Ägypten kamen.